Das Wirtschaftswunder der Mafias. König Beton. In den späten 1950er und frühen 1960er Jahren wuchs die Industrie in Italien schneller als in jedem anderen Land Westeuropas. Ein landwirtschaftlich geprägter Staat, dessen Bewohner sich noch in den 1940er Jahren größtenteils auf Pferdewagen fortbewegt hatten, fuhr jetzt in motorisierten Kraftwagen in die Ära der Massenproduktion. Doch das Wirtschaftswunder eröffnete auch den Mafias ungeahnte Wege zu neuem Reichtum. Ab Mitte der 50er Jahre erschlossen sich die drei größten kriminellen Organisationen Italiens der Reihe nach neue Geschäftsquellen: Bauwesen, Tabakschmuggel, Entführung und Drogenhandel. Die Erträge aus einem illegalen Unternehmen wurden in andere gesteckt und vervielfältigten sich auf diese Weise. Die Mafias wurden das, was Italiens Mafia-Experten mit dem englischen Begriff Holding Companies bezeichnen. In mancher Hinsicht waren Mafiosi dies schon immer. Universalkriminelle, die im 19. Jahrhundert ihre Einnahmen aus der Schutzgelderpressung, beispielsweise in gestohlenes Vieh, investierten. Doch ab den späten 50er Jahren wurden die Investitionen aus Mafia-Profit wesentlich weiter gestreut und besser verdeckt. Die Vermehrung des illegalen Vermögens brachte eine ganze Reihe anderer Veränderungen mit sich. Die Kontakte zwischen dem organisierten Verbrechen und dem italienischen Staat wurden enger, aber auch gewalttätiger. Auch die Mafia-Organisationen selbst veränderten sich. Sie experimentierten mit neuen Regeln und neuen Kommandostrukturen und glichen sich einander an. Mafiosi aus unterschiedlichen Regionen bewegten sich in denselben Kreisen, machten Geschäfte miteinander, lernten voneinander und intrigierten gegeneinander. Alles begann mit Beton. Zu Beginn der 50er Jahre gab es im Herzen Palermos und Neapels alte Armutsenklaven. Die Straßen der heruntergekommenen Viertel waren von Bomben beschädigt, überfüllt, schmutzig und elend. Typhus und Tuberkulose waren regelmäßige Besucher. Viele Brötchenverdiener lebten mehr schlecht als recht als Taschendiebe, Hütchenbetrüger, Hausierer, Prostituierte, Zimmermädchen, Wäscherinnen, als Sammler von Brennholz, Lumpen oder Schrott. Einer der wichtigsten Pfeiler der Wirtschaft in den Elendsvierteln war Kinderarbeit. Eine Veränderung tat Not. Um den Druck noch zu erhöhen, war Palermo jetzt wieder die Hauptstadt Siziliens, mit einem neuen Länderparlament und einer Armee von Bürokraten, die es unterzubringen galt. Doch statt einer geplanten Umquartierung und einer strategischen Stadtentwicklung wurden beide Städte schlicht geplündert. Die Bauspekulation drohte ins Kraut zu schießen, und die örtliche Regierung erwies sich als gänzlich unfähig, der wilden Betonbonanza irgendeine Ordnung aufzuerlegen. Was die Rolle des organisierten Verbrechens im Bauboom der 50er und 60er Jahre betraf, so waren die Unterschiede zwischen Neapel und Palermo augenfälliger als die Ähnlichkeiten. In Neapel fing kein anderer die Stimmung des Bauspekulationsbooms besser ein als der Filmemacher Francesco Rosi in seinem Streifen aus dem Jahre 1963 mit dem Titel Le mani sulla città. Hände über der Stadt war eine bewegende Bloßstellung gewissenloser Politiker, die von der Bauindustrie in Neapel profitierten. Rod Steiger schnarrt sich durch die Hauptrolle als Eduardo Nottola, ein raubgieriger Stadtrat und Baulöwe. Die Eingangsszene des Films zeigt Steiger, der schnarrend seine Pläne erläutert, während er mit beiden Armen in Richtung brutalistischer Wohnsilos gestikuliert. »Diese Häuser dort drüben sind heutzutage Gold wert.« Und wie kommt man sonst auf seine Kosten? Mit Handel? Der Industrie? Der industriellen Zukunft des Mezzogiorno? Ich bitte Sie. Davon kriegen Sie höchstens einen Herzinfarkt. Es hätte keine lebhaftere Zusammenfassung für das kaltblütige Credo eines sogenannten Affarista geben können, wie die Italiener solche Profithaie und Geschäftemacher mit Cowboy-Allüren nennen. Doch obwohl Hände über der Stadt das damals brandaktuelle Porträt eines neapolitanischen Affarista zeichnete, taucht bezeichnenderweise das Wort Camorra in Rosis Film nicht auf. Doch ausnahmsweise ist dieser Mangel kein Hinweis auf einen Vertuschungsversuch oder auf moralische Blindheit. Er reflektiert vielmehr die örtlichen Gegebenheiten. In Neapel fehlte es den Camorristi tatsächlich am nötigen Einfluss, um sich einen größeren Anteil am Bauboom zu sichern.